etwas, das mir auf der Seele brennt, das mich innerlich verbrennt. Ihr lernt es kennen. Meine Liebe wie Salz, eure Salz, Säure so wie Liebe. Keine Gefühle und behält dir noch die Treue, ohne Reue zu verspüren. Lassen Menschen sich verführen, ja verführen, verdippeln, die Probleme zu lösen. Das kommt euch nicht in Sinn, ich zweifle daran, was ich bin. Dein Übermut, er macht dich blind für mich mit 30 wie ein Kind. Ohne Eltern aufgewachsen, Gott, hör mich bitte an. Deine Welt macht mich so krank, so krank, krank in meinem Herz. Und ich sehe nur den Schmerz, den die Narben hinterlassen. Was ist mein Leben wert, wenn ich alles wegwerf? Dann sag mir doch, wer trauert jemanden wie mir? Hinterher, ich fühl mich so leer. So leer, wie schon lange nicht mehr. Ich fühl mich leer, so leer. Ich fühl mich so allein, allein auf dieser Erde. Die Tränen aus Säure bis zum Tag, an dem ich sterbe. Ich fühl mich so allein, allein auf dieser Erde. Die Tränen aus Säure bis zum Tag, an dem ich sterbe. Denn Liebe wie Salz, Säure, Salz, Säure so wie Liebe. Keiner von euch kennt mich so wirklich. Liebe wie Salz, Säure so wie Liebe. Keiner von euch kennt meine Gefühle. Jeder Sekunde diese Trauer. Ich bau um mich herum eine Mauer, die keiner jedoch spricht. Du siehst mich lächeln, doch ich weine innerlich, weil die Trauer mich zerfrisst. Unendlich traurig bin ich schon immer gewesen, und jedes Lebewesen verstärkt dieses Gefühl. Ich will niemanden verlieren, doch hab immer alles verloren. Warum wurde ich geboren? Zwischen Trauer und dem Zorn. Auf dieser Erde nur ein weiteres Sandkorn. Wie Asche und Staub, die Verzweiflung, sie muss raus. Ich mach Musik nicht, um mein Ego sinnlos aufzubauen. Alles für mich wie ein Traum, und ich wach einfach nicht auf. Für den Ruhm haben sie sich verkauft, und ich bin untergetaucht in einem Meer aus meinen Tränen. Ich fühl mich so allein, allein auf dieser Erde. Die Tränen aus Säure bis zum Tag, an dem ich sterbe. Ich fühl mich so allein, allein auf dieser Erde. Die Tränen aus Säure bis zum Tag, an dem ich sterbe. Denn Liebe wie Salz, Säure, Salz, Säure so wie Liebe. Keiner von euch kennt mich so wirklich. Liebe wie Salz, Säure so wie Liebe. Keiner von euch kennt meine Gefühle.